Dass ich nicht beschreiben kann. Ich bin allein und denke an das nicht unbekannt. Was ich gerade fühle, weiß ich selber nicht. In meinem Kopf ist eine Leere. Guck, wie ich manchmal meine Tränen verberge. Ich fühle mich schlecht. Nicht mal das Lachen fällt mir jetzt leicht. Es ist so schwer in dieser Zeit. Ich hoffe nur, dass dich dieser Brief erreicht. Zeilen voller Schmerz aus meinem Herz. Bisher lief in meinem Leben alles verkehrt. Ich wurde nur verarscht und blieb drauf hängen. Ich kam so oft nicht drauf klar. Ich frage mich immer wieder, wo ist das mich unbekannt? Und schreibe meine Lieder, egal wo du bist. Wenn du das hörst, das geht an dich. Suchst du mich oder bist du schon da? Zu Zweig auf der Mauer, blaue Augen, wunderbar. Wie müsste mein Mädchen gern schon sein? Ich kann's nicht sagen, denn ich bin allein. Mein Herz schreit nach Liebe und Geborgenheit. Mädchen unbekannt, stoppe diese Einsamkeit, die mich zerfleischt, innerlich zerreißt. Nimm meine Hand, Raum in mein Herz und den Verstand. Ich bin nicht perfekt, doch wer ist das schon? Wenn du meine Julia bist, dann lass mich rein. Romeo sein, ich lass dich auch niemals allein. Wie Bonnie und Clyde, keine Liebe könnte je stärker sein. Ich gebe nicht auf und suche nach dir, egal wo du bist. Wenn du das hörst, das geht an dich.